1. Jahwe sprach zu Mose, 2. Sprich zu Aaron, seinen Sonen und allen Israeliten und teil ihnen mit, was Jahwe befohlen hat, 3. Jeder Israelit, der ein Rind, ein Lamm oder ein Sieg innerhalb oder außerhalb des Lagers schlachtet, 4. Und dieses Tier nicht zum Eingang des Offenbarungszeltes bringt, ms Jahwe als Opfergabe vor seiner Wohnung dazu bringen, dem Word blutschelt und gerechnet. Er hat Blut vergossen und soll aus seinem Volk ausgeschlossen werden. 5. Dies dient dazu, dass die Israeliten ihr Schlachtopfer die Sibische auf freiem Feld darbrachten, nun zu Jahwe und den Eingang des Offenbarungszeltes zum Priester bringen und sie dort als Heilsopfer für Jahwe schlachten. 6. Der Priester soll das Blut und den Alter Jahwes am Eingang des Offenbarungszeltes sprengen und das Fett als Waldvorlagen Jerek für Jahwe verbrennen lassen. 7. Sie sollen ihr Schlachtopfer künftig nicht mehr den Boxgestalten darbringen, mit den in sie Gottsendienst treiben. Dies Vorschrift gilt für sie und ihr Nachkommen als Uage Satzung. 8. Du sollst ihnen weiterhin mitteilen, jeder Israelit und jeder Fremde, der unter ihnen lebt und ein Brand oder Schlachtopfer darbringen mokti, 9. Und es nicht zum Eingang des Offenbarungszeltes bringt, ms Jahwe zu zubereiten, soll aus seinem Volk ausgeschlossen werden. 10. Jeder Israelit oder Fremde, der unter ihnen wohnt und blut verset, gegen den Word ICH mich wenden und in aus seinem Volk ausschließen. 11. Denn das Leben eines Korpus ist im Blut, und ICH habe sich für den Alter gegeben, damit damit sooner für euch erwirken konnt. Das Blut bewirkt sooner durch das Leben, das es enthüllt. 12. Die Schalb habe ICH den Israeliten befohlen, niemand von euch, auch kein Fremder, der unter euch lebt, darf Blut verzehren. 13. Jeder Israelit oder Fremde, der unter ihnen lebt und ein Espers Wildtier oder Geflügel jagt, muss dessen Blut auslaufen lassen und es dann mit Erde bedecken. 14. Denn das Leben jeds Lebewesens ist in seinem Blut. Die Schalb habe ICH den Israeliten geboten, dürft das Blut keines Lebewesens verzehren, denn das Leben jeds Lebewesens ist in seinem Blut. Wer es denn verzehrt, soll ausgeschlossen werden. 15. Wer ares oder ein von will den Tyren Jerusins Tier ist, sei es ein heimischer oder ein Fremder, muss sein Kleider waschen und sich baden. A blate bis zum Abend unrein und word dann wieder rein. 16. Wenn sich jedoch nicht washed und seinen Körper nicht bade, tragto die should darfer.